zerbaut die prächtigsten Paläste. Ihr sucht das Höchste ihren Art. Ihr kleidet sich aufs Beste in Purpur, Gold, in Silber, Seid und Samt. Sein Name soll vor allen in jedem Teil der Welt erschallen. Sein Hochmutsturm soll durch die Luft bis an die Wolken dringen. Ihr trachtet nur nach hohen Dingen. Und denkt nicht einmal dran, wie bald doch diese bläset eine Schale Luft den stolzen Leib auf einmal in die Gruft. Und da verschwindet alle Pracht, womit der arme Hirdenwurm, der in der Welt so großen Staat gemacht. Ach, solcher eitle Tat wird aus meiner Brust verbannt. Das aber, was mein Herz vor anderen Christen waren Ruhm und wahre ihre Gewand. Und was mein Geist, der sich der Eitelkeit entreißt, anstatt der Pracht und Hoffart liebend. Ist Jesus nun gesetzt, dass mich die Welt darum für töricht hält.